Abschnitt 20 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Winterlager einer geschlagenen Armee. Dritter Teil. Mittwoch, 6. Januar 1915. Ofutags Garnison wurde heute gegen Cholera geimpft. Die Injektion ist schmerzhaft. Das Cholera-Spital wollte Syphiliskranke nicht aufnehmen, bekam aber vom Etappenkommandanten den Befehl, es müsse. Den Wirtsleuten meines Hauptmanns ist der Sohn gestorben. Der Hauptmann schickte mich zum Gärtner des Kotteckschen Schlosses, einen Kranz zu kaufen. Im winterlichen Park traf ich Ehepaare, die die Gestrüppe aufsuchen, da sie sonst nie allein sein können. Nachmittags beim Begräbnis in der serbischen Kirche hielt ich, wie jeder Trauergast, eine Kerze. Alle waren in besonderer Gewandung, denn die Serben feiern heute Weihnachten, die Katholiken Dreikönigstag. Der Unterschied zwischen Deutschen und Serben wird in der Festtagskleidung noch auffälliger. Die Deutschen haben blaugrüne Bratenröcke und uralte Zylinder, auch ihre Frauen sind heute meist in dunklen Stoffen, mit Tendenz städtisch zu sein. Die Slawen tragen schreiend helle Farben mit metallenen Knöpfen. Abends um 7 Uhr ertönte Alarmsignal. Formierung zum Abmarsch. Wir sollen eine cholerafreie Gegend beziehen. Der Befehl wurde aber, nachdem wir schon gepackt hatten und in Doppelreihen vergattert waren, zurückgenommen. Donnerstag, 7. Januar 1915. Voll von serbischer Bevölkerung, die weihnachtlich auf- und abspaziert, sind die Straßen. Die Frauen haben Kleider mit kurzer Schleppe und Samtjacken mit Pelzverbrämung, die verheirateten Männer breite Hosen, die unten umgeschlagen sind, Männer und Burschen weiße Stehkragen über weißen Hemden, Klammer auf, die Existenz von Krawatten kennt man noch nicht, Klammer zu, und die Mädchen bunte Tücher. Dass es auch heute nicht schneit, freut die Deutschen. Denn wenn es zur Weihnachtszeit der Orthodoxen Schnee gibt und zu jener der Katholiken nicht, dann verhöhnen die Slawonier die Schwabas. Seht ihr, zu uns kommt Gott auf weißem Ross. In diesem Jahre ist Gott zu allen auf blutbeflecktem Rappen gekommen. Freitag, 8. Januar 1915. Der Oberst sucht jemanden, der ausgezeichnet stenografieren kann. In der Kanzlei macht man ihm weiß, ich sei der beste Stenograf, und so wurde ich von der Kompanie geholt. Können Sie wirklich gut stenografieren? 140 Worte in der Minute, erwiderte ich, obwohl ich noch nie gezählt hatte. Das wird genügen. Nehmen Sie sich einen Bogen Konzeptpapier und eine gute Unterlage und schreiben Sie Erfahrungen, haben Sie Erfahrungen, über die Mängel in der, haben Sie Mängel in der Ausbildung der jetzt eingerückten Rekruten. Haben Sie das? Weiter, in Erledigung des Dions KDO BEFZ 188765 wird berichtet, die im letzten Monat, nein. In der Zeit der Retablierung? Nein. Dieses Diktat hatte ungefähr 20 Minuten gedauert. Der Oberst ließ den ersten Satz 5-mal durchstreichen und sagte dann, schreiben Sie es lieber allein auf. Sie wissen doch eh, was den Rekruten fehlt. Die Kerle haben keine Ahnung. Sie werden es schon zusammenbringen. Ein Federfuchser sind Sie ja auch. Also bringen Sie mir's Abend in die Kanzlei. Ich werd's dann korrigieren. Samstag, 9. Januar 1915. Madame de Tape prophezeit das Ende des Krieges für das erste Drittel dieses Astraljahres, also für den Zeitraum zwischen 21. März und 21. Juli 1915. Zwar fügt sie hinzu, der Krieg in Serbien werde länger währen als an den anderen Fronten, aber da sie vorher von den Türken und Bulgaren spricht, ist anzunehmen, dass sie die üblichen Balkanwirren im geistigen Auge hat und ich hoffe, an dem ferneren Krieg in Serbien nicht mehr beteiligt zu sein. Sonntag, 10. Januar 1915. Übermorgen wird der neue Armeeoberkommandant Erzherzog Eugen die Truppen inspizieren. Potemkinsche Vorbereitungen. Der Oberst ließ mich wieder rufen, diesmal nicht durch eine Ordonnanz, sondern durch seinen Diener, nicht in die Kanzlei, sondern in die Wohnung, und sagte mir, er werde mich zur Stilisierung von Dienststücken verwenden, doch müsse ich den Mund halten, heute sei vorläufig nur eine Dekorierungseingabe zu verfassen. Er machte mir Angaben über Heldentaten, die Oberleutnant J. in Ljesanski-Kljutsch im August vollbracht habe. Oberleutnant J. war überhaupt nur die ersten 8 Kriegstage beim Feldregiment. Als die Schießerei in Ljesanski-Kljutsch losging, hatte er sich krank gemeldet und war seither nicht mehr an der Front zu sehen gewesen. Vor einer Woche ist er hierher eingerückt und seine junge Frau kommt täglich um 6 Uhr nachmittags zum Herrn Oberst zu Besuch. Nachdem ich das Konzept verfasst, musste ich den Belobigungsantrag ins Reine schreiben. Der Oberst hatte einen Bogen Papier vorbereitet und sogar den Stempel aus der Regimentskanzlei mitgenommen, damit die Offiziere nicht Glossen darüber machen, dass Signum Laudis werde als Strumpfgeld verliehen. Ich kenne die Frau Oberleutnant J. Sie ist eine Fabrikantenstochter aus Prag, blond und kaum 20 Jahre alt, und sie lässt sich wegen eines Stückes Blech für ihren Mann vom Obersten missbrauchen, von diesem alten Kracher, der stundenlang von seinen Hämorrhoiden erzählt. Übrigens ist dergleichen schon üblich. Die Frau eines als Infanterist eingerückten Beamten hat mit dem Regimentsarzt ein Verhältnis und der hat den Gatten nach formeller Beobachtung im Spital als lungenkrank zur Abgabe ins Hinterland vorgeschlagen. Der Spitalshauptmann, der den Grund wusste, Klammer auf, wie ihn hier jeder weiß, Klammer zu, verweigerte die Durchführung des Antrages, bis die Frau ihm gleichfalls zu Willen war. Dann stellte er dem Mann eine Marschroute aus, die erst nach 3 Tagen Gültigkeit bekam, damit er sich so lange mit der Dame vergnügen könne. Ein Oberleutnant der 8. Kompanie ist dem Rechnungsunteroffizier vormittags darauf gekommen, dass er Minagegeld für Leute anrechne, die gar nicht im Stand der Kompanie sind, und verfasste eine Strafanzeige. Bereits mittags war die Gattin des Beschuldigten in der Wohnung des Oberleutnants, um Nachsicht zu bitten, und blieb bis abends. Die Anzeige wurde zurückgezogen. Das spielt sich ziemlich öffentlich ab, da in jedem Hause mehrere Leute gemeinsam wohnen, die Offiziersdiener und die Ordonnanzen alles wissen. Montag, 11. Januar 1915. Die Potemkinschen Vorbereitungen werden fortgesetzt, Monturen, Waffen, Mützen gefasst, um dem hohen Herrn das Bild einer Armee zu bieten, die Tulli aussieht und nur des Augenblicks hart wieder loszuschlagen. Er hätte uns vor 3 Wochen sehen sollen, als auf unseren Gesichtern und auf unseren zerfetzten Stiefeln der Schmutz von 5 Monaten serbischer Front starrte. Er müsste sich die Hunderte anschauen, die in den Spitälern liegen und vielleicht morgen von neuem einrücken werden, ohne neue Uniformen und ohne neue Waffen. Er müsste im Innern der Leute lesen, die schon 3 Rückzüge mitgemacht haben. Dann würde er erkennen, welche Siegeszuversicht uns innewohnt. Seit ein paar Tagen sind zaghafte Reden unter besonders schweren Androhungen untersagt. Wahrscheinlich geschah das, weil Kaiser Wilhelm erklärt hat, Schwarzseher dulde ich nicht. Das ist der ganze Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Dort verbietet der Kaiser das Schwarzsehen, hier wird die Zaghaftigkeit im Verordnungswege untersagt. Ich kann mir nicht helfen. Ich sehe schwarz für Deutschland und blicke der Zukunft Österreichs zaghaft entgegen. Dienstag, 12. Januar 1915. Der Erzherzog inspizierte, heftete Tapferkeitsmedaillen auf vorher festgesetzte Brüste, unterhielt sich mit dem Oberst, schritt die Front ab, die Musik spielte das Kaiserlied und aus war's. In den heute eingetroffenen Wiener Blättern ist die Prophezeiung von Madame de Teeb, die ich in einem Berliner Blatt gelesen hatte, konfisziert. Mittwoch, 13. Januar 1915. Meine totgeglaubten Läuse waren nur scheintot. Zweite Impfung gegen Cholera. Seit der ersten sind 30 Menschen gestorben. Darunter ein gewisser A.B. von meinem Zuge, der Ruhr simuliert hat und sich jeden zweiten Tag eine ganze Flasche Bitterwasser ins Spital schmuggeln ließ, um Durchfall vorweisen zu können. Man brachte ihn ins Isolierspital und dort starb er nach 2 Tagen. Es ist übrigens bekannt, dass im Isolierspital alle sterben und deshalb ging Frau H., Gattin eines Reservisten, eine sehr brave Frau und Mutter von 3 Kindern, zum Regimentsarzt Dr. S.L. und blieb 3 Stunden bei ihm. Am Abend traf ich sie. Sie war ganz aufgeregt und verwirrt, bat mich um Stillschweigen und erzählte mir, ihr Mann werde morgen aus dem Spital entlassen. Donnerstag, 14. Januar 1915. Wieder ist Bummel festlich geputzter Bauern, griechisch-katholisches Neujahrsfest. Schon gestern hatten die Schwabas unwillig davon gesprochen, dass auf dem Platz serbokroatische Bauern, Bäuerinnen und Händler Waren feil hielten, trotzdem in Ofutag erst am Donnerstag Wochenmarkt ist. Aber wegen des heutigen Feiertages haben die Serben den Markt einen Tag vorher etabliert. Das tun sie immer so, schimpfen die Deutschen, während die Magyaren und wir den Termin respektieren, wenn ein Feiertag auf den Donnerstag fällt. Wir kommen nicht am nächsten Tag und nicht am Tage vorher. Aber die... Freitag, 15. Januar 1915. Es wird uns verkündet, dass wir Montag von hier fortgehen. Die ganze Division nach Josefsdorf, Klammer auf, Zablüja, Klammer zu, an der Theiß. Was das zu bedeuten hat, ob den Weg nach Russland oder den nach Serbien oder die Flucht vor der Cholera, wissen wir nicht. Die Nachricht fällt schwer aufs Herz. Die 4 Wochen Ofutag waren schön. Manche hatten einen Porzellanteller, von dem es sich besser isst als aus der verrosteten Menageschale, und man kann ihn nicht mitnehmen. Auch an die Scheune, die unser Schlafzimmer ist, haben wir uns gewöhnt und sie liebgewonnen. Das Stroh reicht freilich nicht mehr bis unters Dach. Durch die Schwere unserer Körper ist es tief eingesunken und wir können jetzt auf dieser natürlichen Matratze spazieren gehen, ohne mit dem Kopf an Sparren zu stoßen. Auf dem Balken ist eine Kerze befestigt, bei deren Licht wir uns abends auskleiden und unsere Zeltblätter, Decken, Mäntel oder Schlafsäcke aus dem Heu graben, in das wir sie aus Angst vor Dieben jeden Morgen verscharrten. Ende von Abschnitt 20. Gelesen von Klaus Missfeld.